Ist zu euch nicht die Kunde von denjenigen vor euch gekommen, des Volkes Nus, der Ad und der Tamut und derjenigen nach ihnen? Nur Allah kennt sie. Ihre Gesandten kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen, sie aber steckten vor Grimm ihre Hände in den Mund und sagten, wir verleugnen das, womit ihr gesandt seid, und wir sind über das, wozu ihr uns aufruft, fürwahr in einem starken Zweifel.